singen, ich mein zu hören sie sang. Verweile nicht an dem, das ist vergangen, oder was gerade kam. Ah, die Kriege werden gekämpft erneut, die Friedenstaube, sie wird gefangen heut. Gekauft, verkauft und gekauft erneut, die Taube ist niemals frei. Läut die Glocke, die läuten noch, vergiss deine perfekte Opferung doch. Da ist ein Riss in jedem Ding, so kommt das Licht dahin. Wir suchten Zeichen und die Zeichen kamen, die Geburt ward vertan, die Ehe entzweit. Der Witwenstand von jeder einzelnen Obrigkeit, die Zeichen sieht jeder hier. Ich kann gehen nicht mehr mit der gesetzlosen Meut, wenn die Killer von da oben dabei beten auch noch laut. Ah, sie werden mehr. Sie werden mehr wie ne Gewitterwolk, und sie werden hören von mir. Läut die Glocken, die läuten noch, vergiss deine perfekte Opferung doch. Da ist ein Riss in jedem Ding, so kommt das Licht dahin. Du kannst die Teile dir, doch du hast nicht die Summe. Du kannst den Marsch anführen mit einer zerbrochenen Trommelstumm. Jedes Herz in Liebe wird kommen, doch als Flüchtlinge. Läut die Glocken, die läuten noch, vergiss deine perfekte Opferung doch. Da ist ein Riss. Ein Riss in jedem Ding, so kommt das Licht dahin. Läut die Glocken, die läuten noch, vergiss deine perfekte Opferung. Ein Riss in jedem Ding, so kommt das Licht dahin, so kommt das Licht dahin, so kommt das Licht dahin. So